zitronengelb seine Nagelknospe aus Fleisch und sah die dunklen verstrickten Löckchen seines Büschels fluten, das flutende Haar des Stroms rings um den lahmen Vater von Tausenden, eine schlaffe, flutende Blume. Ulysses, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Das war Kapitel 5, Lotophagen. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Mit Manfred Zapatka als Erzähler und Dietmar Bär als Leopold Blum. Ferner wirkten mit Stefan Wilkening, Hans-Werner Mayer und Lars Rudolph. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Dramaturgie Manfred Hess.